Au, wie, wo? Ein Live. Instagram, da denkst du. Instagram ist still trying. Instagram versucht immer noch live zu gehen. Hello, Elba. Elba is already the first one who is here in YouTube. Hallo, Elba. Elba ist die erste, die auf YouTube da ist. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are just waiting for people to come in. Wir warten nur noch, dass die Leute reinkommen. Of course, Lizzie in Austria, she's always there. Klar, Lizzie aus Österreich ist immer da. I eat at 1 o'clock in the afternoon. Go and eat lunch, Lizzie. Es ist 13 Uhr in Europa. Geh zum Mittagessen, Lizzie. Or maybe you already ate lunch. Oder du hast vielleicht schon Mittag gegessen. Yeah, then send me some Apfelstrudel. Und schick mir etwas Apfelstrudel. There you go. Okay, we're just gonna wait for people to come in, guys. Leute, wir warten nur noch etwas, bis die Leute da sind. And then we will go. Dann fangen wir an. For those of you who are listening to our daily devotionals, für diejenigen, die unsere täglichen Morgenandachten anhören, there are none at the moment in Telegram because the Brazilian government has shut down Telegram. Es gibt gerade keine Morgenandachten, weil die brasilianische Regierung Telegram abgeschaltet hat. So now, instead of listening to my devotion, you've got to go into your room on your knees and ask Jesus to speak to you. Deshalb müsst ihr jetzt, anstatt meine Andachten anzuhören, in euer Zimmer auf eure Knie gehen und Jesus bitten, zu euch zu sprechen. Yeah, that's what we do. Das ist, was wir tun. Now you have to do the same. Nun müsst ihr das Gleiche machen. But, you know, people were already stressed yesterday. Aber die Leute waren gestern wirklich gestresst. What's gonna happen when Telegram shuts down? No devotional. Was wird sein, wenn Telegram abgeschaltet wird und es keine Andachten mehr gibt? Well, the word of God, the Bible says, cannot be put into chains, cannot be locked up. Naja, die Bibel sagt, dass das Wort Gottes nicht in Ketten gelegt und eingesperrt werden kann. Besides, the whole world is getting dark anyhow. Abgesehen davon wird die gesamte Welt sowieso immer dunkler. So it's very good for you to get used to it. Deshalb ist es sehr gut, wenn ihr euch daran gewöhnt. Stay very, very, very close to Jesus. Und sehr, sehr, sehr nah an Jesus bleibt. Hi Robert, good to see you too. Hi Robert, gut auch dich zu sehen. Alright, we have about 140 people, let's go. Gut, wir haben etwa 140 Leute hier, fangen wir an. Today is our special life, our prophetic life. Heute ist unser spezielles, unser prophetisches Life. And what we always do is we just release healings, miracles and prophetic words. Wir machen, was wir immer tun, wir setzen Heilungen, Wunder und prophetische Worte frei. And we get so many beautiful testimonies. Wir bekommen so viele wunderbare Zeugnisse. People have been suffering with certain sicknesses for sometimes years and they got instantly healed. Leute, die zum Teil jahrelang unter verschiedenen Krankheiten litten, wurden sofort geheilt. So remember. Also, denkt daran. Don't try to send us messages to pray for you or prophesy to you. We're not going to do that. Versucht nicht, uns Nachrichten zu schicken, dass wir für euch beten oder über euch prophezeien sollen. Das werden wir nicht tun. Going to follow the direction of the Holy Spirit. Wir werden den Anweisungen des Heiligen Geistes folgen. Not the pressure of man. Nicht dem Druck von Menschen. One of the keys to walk in the supernatural. Das ist der Schlüssel, um im Übernatürlichen zu wandeln. Never yield to the pressure of man, always follow the Holy Spirit. Gib nie dem Druck von Menschen nach, folge immer dem Heiligen Geist. So Holy Spirit, we thank you that you are here. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. You are in us. Du bist in uns. You are all over us. Du bist über uns. And you are all over the world. Und du bist über der ganzen Welt. So we thank you that you cannot be limited. Wir danken dir, dass du nicht begrenzt werden kannst. You cannot be limited by any force in the world. Du kannst nicht eingeschränkt werden durch irgendeine Macht der Welt. Except by us. Außer von uns. And we are going to do whatever we can not to limit you. Und wir werden alles tun, was wir können, um dich nicht einzuschränken. So we surrender to you. Wir geben uns dir hin. We surrender to you so that you can do whatever you desire. Wir geben uns dir so hin, dass du tun kannst, was auch immer du tun willst. We follow you. Wir folgen dir. And we desire to be used by you this morning. Und wir sehnen uns danach, heute früh für dich gebraucht zu werden. And we thank you. Und wir danken dir. All over the world, lives are going to be changed. Dass auf der ganzen Welt Leben verändert werden. Healed. Geheilt, transformed, verändert and drawn closer to Jesus. Und näher zu Jesus gezogen. Put be brought closer to Jesus. Näher zu ihm gebracht. Thank you, Holy Spirit. That's what you love. Danke, Heiliger Geist. Das liebst du zu tun. Thank you. Danke. Okay, I'm gonna start today. I'm not gonna let Gracie start. Okay, heute werde ich beginnen. Ich lasse nicht Gracie anfangen. She started last time and I still remember that. Sie hat das letzte Mal begonnen. Ich erinnere mich noch. Now it's my turn. Dieses Mal bin ich dran. I see a person that has started to build a business. Ich sehe eine Person, die begonnen hat, ein Unternehmen aufzubauen. And when you started to build the business, you were extremely excited. Als du damit begannst, warst du überaus begeistert. And it started to go okay too. Und es lief auch relativ gut an. It never started to go really well, but it started to go okay. Es lief nicht super gut, aber es war in Ordnung. But suddenly things started to go really bad. Aber plötzlich entwickelte sich alles ziemlich schlecht. And you got very, very frustrated. Und du wurde sehr, sehr frustriert. But on top of getting frustrated, you got confused. Aber zusätzlich zu dieser Frustration kam noch Verwirrung. Now you have questions like this. Jetzt stellst du Fragen wie diese. God, I really believe this is the business that you had for me. Gott, ich habe wirklich geglaubt, dass dies das Unternehmen ist, das du für mich hast. Why don't things work out? Warum klappt das alles nicht? And I feel that the Lord wants to say to you. Ich spüre, dass der Herr dir sagen will. You have allowed your heart to be drawn away. Du hast deinem Herzen erlaubt, weggezogen zu werden. And you never started a business just to have success or prosperity. Du hast dieses Unternehmen nicht gegründet, um erfolgreich zu sein oder wohlhabend zu werden. You started the business because you really believed that's how you could serve me. Du begannst damit, weil du wirklich glaubtest, dass du damit mir dienen kannst. And that is how you started. So hast du begonnen. But then along the road, especially over the last 18 months, aber auf dem Weg, besonders in den letzten 18 Monaten, you have allowed your heart to be drawn away. Hast du deinem Herzen erlaubt, dich wegziehen zu lassen. And your motives are not anymore the way they were in the beginning. Und deine Motive sind nicht mehr die, die du am Anfang hattest. And all this happened when you started to listen to the wrong voices. Das alles begann, als du anfingst, auf die falschen Stimmen zu hören. You were so focused on Jesus and his purpose. Du warst so auf Jesus und seine Absichten konzentriert. But then you listened to people who gave you very bad advice. Aber dann hörtest du auf Menschen, die dir sehr schlechte Ratschläge gaben. Bad advice was business ideas and the way to do business according to this world. Der schlechte Ratschlag bestand Geschäftsideen und dem Führen des Unternehmens nach der Art dieser Welt. You were looking for advice that will help you to be successful and prosperous. Du suchtest nach Rat, der dir helfen sollte, erfolgreich und wohlhabend zu werden. But these were not the voices of the Lord. It was the voice of the world. Doch das war nicht die Stimme des Herrn. Es war die Stimme der Welt. And you slowly started to follow these voices. Und langsam begannst du diesen Stimmen zu folgen. And you did not even notice that you started to make one compromise after the other. Es fiel dir nicht einmal auf, als du anfingst, einen Kompromiss nach dem anderen einzugehen. Und du begannst Entscheidungen zu treffen, die du zu Beginn nicht getroffen hättest. And you have ignored your conscience over and over again. Du hast dabei dein Gewissen immer und immer wieder ignoriert. Jetzt sagt der Herr zu dir, versuche nicht einen Weg zu finden, wie du mit deinem Unternehmen wohlhabend werden kannst. Back to where you went wrong. Geh dahin zurück, wo du den falschen Weg einschlugst. When you started to listen to people who taught you the ways of this world. Wo du begannst, auf Menschen zu hören, die dich den Weg dieser Welt lehrten. And as you will go back there and align your heart again with God's heart. Und wenn du dorthin zurückkehrst und dein Herz wieder auf Gottes Herz ausrichtest, there's going to be three things that you will experience. Wirst du drei Dinge erleben. The first thing is angry people. Das erste sind verärgerte Leute. Because people are going to be angry that you will do things the way that you feel God wants you to do them. Denn Leute werden sich darüber ärgern, dass du so handelst, wie du spürst, dass Gott es so möchte. And people will try to convince you, you're making wrong choices now. Diese Menschen werden versuchen, dich davon zu überzeugen, dass du nun die falschen Entscheidungen triffst. Allow them to be angry, but don't listen to them. Der Herr sagt, erlaube ihnen, sich zu ärgern, aber höre nicht auf sie. The second thing that you will experience, das zweite, das du erleben wirst, a peace deep in your heart that you will not be able to explain. Ist ein Friede tief in deinem Herzen, den du nicht erklären können wirst. There will be an external storm going on around you, but internally you will have a peace. Um dich herum wird es einen Sturm geben, aber in dir wirst du Frieden haben. And the third thing that you will see. Und das dritte, was du sehen wirst. The provision of God independent from the prosperity of your business. Ist die Versorgung Gottes, die unabhängig vom Gelingen deines Unternehmens sein wird. God's going to provide you and it's going to come from outside of your business. Gott wird dich versorgen, und zwar von außerhalb deines Unternehmens. I feel the Lord just encouraging you. Ich spüre, dass der Herr dich einfach ermutigt. Please come back to how you started. Bitte kehre dahin zurück, wo du begonnen hast. And you will see it's worth it. Und du wirst sehen, dass es sich lohnt. Alright, Gracie. Ich habe ein Wort für einen Mann. I have a word for a man. Du hattest in den letzten Jahren einen großen Verlust. In the recent years you've had a great loss. Seither hattest du das Gefühl, als würde dir dein Leben entgleiten, als würdest du es verlieren. And since then you felt like the life is getting out of your hands, just like you're losing it. Du hast Gott oft die Schuld gegeben für deinen Verlust. And you've blamed God a lot for your loss. Du hast oftmals versucht, zu Gott zurückzukommen, denn du kennst Gott. Many times you try to get back to God because you know God. Aber du spürst solch einen großen Ärger. Du fragst, warum erlaubte Gott, dass das geschah? But you feel such a great anger. You said, why did God allow this to happen? Du spürst einen Ärger in deinem Herzen, weil es so scheint, als ginge es allen Menschen um dich herum gut. And you feel an anger in your heart because it looks like the people around you, it looks like they're well. Jeden Tag fühlst du dich schlechter. Every day you will feel worse. Ich spüre den Herrn sagen, es gibt Dinge, die du nie verstehen können wirst, solange du auf dieser Erde lebst. And I feel the Lord saying there are things that you will never be able to understand while you walk this earth. Immer wenn du diesen Schmerz spürst und dich diesem Schmerz hingibst, leidet Gott mit dir. And every time you feel this pain and every time you give yourself surrender to this pain, God suffers with you. Aber ich höre den Herrn sagen, dass dein Leben auf dieser Erde und die kommenden Jahre nicht so sein müssen, wie die letzten Jahre, die du durchlebt hast. But I hear the Lord saying that your life here on this earth and that the coming years don't have to be the way that you've been living through. Bevor du diesen Verlust erlitten hast, hattest du ein starkes Gefühl, dass du gerufen bist, im Übernatürlichen zu wandeln. Before this loss that you've suffered, you've had a great sense that you've been called to walk in the supernatural. Du lehrtest sogar andere Menschen, in übernatürlicher Beziehung zu Gott zu leben und wie man das Übernatürliche auf dieser Erde freisetzt. You used to even teach people about a supernatural relationship with God and how to release the supernatural here on this earth. Ich höre den Herrn sagen, du bist wirklich gerufen, im Übernatürlichen zu wandeln. And I hear the Lord saying you've been truly called to walk in the supernatural. Aber viel mehr als gerufen zu sein, im Übernatürlichen zu laufen, bist du gerufen, in Intimität mit ihm zu wandeln. But much more than be called to walk in the supernatural, you've been called to walk in intimacy with him. Ich höre den Herrn sagen, dass du ihm bitte erlaubst, dein Herz zu beruhigen. And I hear the Lord is saying, please allow him to calm, to quiet your heart. Verbringe Zeit in Stille mit ihm. Spend time in quietness with him. Denn es ist jetzt an der Zeit, dass seine Herrlichkeit in deinem Leben offenbart. Because it's time now that he will manifest his glory in your life. Der Schmerz, den du in diesen letzten Jahren deines Lebens zugelassen hast, fühlt sich an, als würde dich jeden Tag umbringen. The pain that you've allowed in the last years in your life, it feels like it's killing you every day. Dieser Schmerz wird in deinen nächsten Jahren die Antriebskraft für dein Leben sein. And this pain is going to be the gasoline in your life for the next years. Du wirst Menschen lehren können, wie man im Übernatürlichen wandelt und wie man den Schmerz verändern kann. You will be able to teach people how to walk in the supernatural and you will teach them how to transform their pain. Ich sehe den Herrn zu dir sagen, dass du in den letzten Jahren tatsächlich ein sehr egoistisches Leben geführt hast. In fact, I see the Lord is saying to you that you've lived in a very selfish life. Denn du kennst ihn und weißt, dass alles verändern kann, aber du hast ihm nicht erlaubt, das zu tun. Because you know him and you know that he can transform everything, but you have not allowed him to do that. Ich sehe, dass der Herr dich zu wirklicher Buße auffordert, bevor all diese Träume erneut erfüllt werden können. And I see the Lord is calling you to true repentance before all of these dreams can be fulfilled again. Yeah, that's it. While Gracie was speaking, so I lost track in translating. Während Gracie sprach, verlor ich zum Teil den Faden beim Übersetzen. Because while Gracie was speaking, God was also speaking to me already. Denn während Gracie sprach, redete gleichzeitig auch schon der Herr zu mir. So I suddenly saw that there are a whole number of people. Ich sah plötzlich, dass hier eine ganze Anzahl Menschen ist. That have actually walked specifically in the supernatural healing. Die tatsächlich schon im Übernatürlichen der Heilung gewandelt sind. Everywhere where the sick people, they used to pray for them. Überall, wo sie kranke Leute sahen, hatten sie für diese gebetet. In fact, I saw people that got excited when they saw sick people. Ja, ich sah wirklich Menschen, die ganz begeistert waren, wenn sie kranke Leute sahen. Because now they would pray for them and they would have an incredible faith and boldness. Denn sie wollten für diese Leute beten und sie hatten einen wunderbaren Glauben und Mut. But they have lost it. Aber sie haben das verloren. And they have not lost it from one moment to another. aber nicht von einem Moment auf den nächsten. They've lost it so gradually that they haven't noticed and yet they know it. Sie haben das so langsam verloren, dass sie es nicht bemerken und doch wissen sie es. So, you know, suddenly they look at their lives and they realize, oh my goodness, I'm not walking the way I used to. Sie schauten plötzlich auf ihr Leben und stellten fest, oh du meine Güte, ich laufe nicht mehr auf dem Weg, den ich früher gegangen bin. Today I'm not only calling you back to start to pray for the sick again. Der Herr sagt, heute rufe ich euch nicht nur zurück, dass ihr wieder für die Kranken betet, but I want you to truly stir up the faith in your own heart, like stir it up. Sondern ich möchte wirklich den Glauben in eurem Herzen entfachen. You know, to stir it up, like the Paul said to Timothy, stir up the faith. It's like, you know, to go water and stir it. Entfachen, wie Paulus es zu Timotheus sagt, also Feuer machen und anschüren. Because inside of you is still the same faith that you had when you used to heal the sick. Denn in euch ist derselbe Glaube, den ihr hattet, als ihr die Kranken geheilt habt. The faith has not disappeared. Der Glaube ist nicht verschwunden. It is still inside of you. Er ist immer noch in euch. But you need to go and activate it, reactivate it. Aber ihr müsst ihn wieder reaktivieren. And the Lord is saying the only way you do that is by start praying for the sick again. Der Herr sagt, das geht nur, indem ihr wieder anfangt, für die Kranken zu beten. You have been waiting for God to do something, but God is waiting for you to do something. Ihr habt darauf gewartet, dass Gott etwas tut, doch Gott wartet darauf, dass ihr etwas tut. God is saying, get out there and start to pray for the sick again and you will see miracles. Gott sagt, steht auf und fangt wieder an, für die Kranken zu beten und ihr werdet Wunder sehen. And I saw literally like when people said, okay, I'm going back to pray for the sick. Und ich sah wirklich, wie Menschen sagten, okay, ich gehe zurück und ich bete für die Kranken. The chains of lies that have stopped them are just going to fall off, just bang, drop to the ground. Die Ketten der Lügen, die sie davon abgehalten hatten, fielen einfach, bang, von ihnen ab. And they are going to have incredible testimonies of the supernatural. Und sie werden begeisternde Zeugnisse des Übernatürlichen erleben. And right now as I'm speaking, the Lord is saying something else to me. Und jetzt, als ich all das erzählte, sagte der Herr noch etwas anderes zu mir. That I don't know how many, but some of you who used to walk in healing. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber einige von euch, die in der Heilung gewandelt sind. And are not anymore. Und das nicht mehr tun. You have lost it because you started to live the guilt and shame of your own mistakes. Ihr habt das verloren, weil ihr begonnen habt, mit Schuld und Scham über eure eigenen Fehler zu leben. You've made some mistakes and now you think God cannot use you anymore. Ihr habt einige Fehler gemacht und jetzt denkt ihr, Gott kann euch nicht mehr gebrauchen. You've listened to the voices of other people who started to put shame on you. Ihr habt auf die Stimmen anderer Leute gehört, die angefangen haben, euch zu beschämen. You know, and these chains were chains of lies. Und wisst ihr, diese Veränderungen waren Ketten der Lügen. And the Lord is saying, just walk out of that. Doch der Herr sagt, lasst das einfach hinter euch. I've forgiven you. Ich habe euch vergeben. I've removed all of your shame and all of your guilt. Ich habe all eure Scham und all eure Schuld weggenommen. You are free to heal the sick again. Ihr seid frei, die Kranken wieder zu heilen. No more listen to these lies. Hört nicht mehr auf diese Lügen. Okay, here's what I'm gonna do. Gut, ich werde jetzt etwas machen. Because I know there are people watching me right now who this applies to. Denn ich weiß, dass jetzt Leute zuschauen, die das betrifft. And probably later people are gonna watch it, it applies to them too. Und vermutlich schauen sich das später noch Leute an, die das ebenfalls betrifft. So, if this is you, I want you to get ready for a divine help. Also wenn dies dich betrifft, mach dich bereit für göttliche Hilfe. So that you can now get out and reactivate what you have lost. Damit du hinausgehen und das reaktivieren kannst, was du verloren hattest. Do you understand what I said? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? You have to reactivate your faith and start to pray for the sick. Du musst deinen Glauben reaktivieren und wieder anfangen, für die Kranken zu beten. But God in his kindness is going to give you some divine help. Aber Gott in seiner Freundlichkeit schenkt dir dabei etwas göttliche Hilfe. So, get ready for something absolutely incredible. Also macht euch bereit für etwas absolut Geniales. So here's what's gonna happen. Jetzt wird Folgendes geschehen. I'm going to release the power of the Holy Spirit right now through this internet. Ich werde gleich hier durchs Internet die Kraft des Heiligen Geistes freisetzen. And I'm gonna hold my hand to the camera. Ich werde dazu meine Hand zu der Kamera halten. So I don't know how to do that with the Instagram and the YouTube because they're two different cameras, but we'll figure it out. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, denn Instagram und YouTube haben unterschiedliche Kameras, aber wir werden das hinbekommen. But here's what you're gonna do. Und ihr tut Folgendes. If this is you, wenn euch das betrifft, you put your hand right now up to wherever you're watching it, cell phone or computer, I don't know. Legt ihr eure Hand auf das Gerät, auf dem ihr uns zuschaut, Handy oder Computer oder auf die Kamera. It's like you're going to put your hand on mine. Also würdet ihr eure Hand an meine legen? And your hand is starting to get really, really hot. Und eure Hand wird wirklich heiß werden. Now listen. Hört zu. Don't do religious stuff here. Macht hier kein religiöses Zeug. By faith in the name of Jesus, I believe my hand is hot. No. Durch Glauben in Jesu Namen, ich glaube, meine Hand ist heiß. Nein. Go right now, feel if your hand is hot and you will see it's not hot. Fühle jetzt, ob deine Hand heiß ist. Du wirst merken, dass sie nicht heiß ist. No, it's not hot. Nein, sie ist nicht heiß. You will see it's normal. Fühle, sie ist normal warm. So go and feel your hand. Spüre es an deiner Hand. Wenn jemand neben dir sitzt, kann er dich berühren. Sie ist jetzt nicht heiß. You'll see it's going to get very, very hot. Du wirst merken, dass sie sehr heiß wird. Even people who are sitting with you, they will feel the heat of your hand. Sogar Menschen, die bei dir sitzen, werden die Hitze deiner Hand spüren. Because it's the fire of the Holy Spirit. Denn es ist das Feuer des Heiligen Geistes. All right, get ready. Macht euch bereit. All right, put your hand here. Gut, legt eure Hand hierher. Okay, Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For the power of the Holy Spirit. Für die Kraft des Heiligen Geistes. Thank you that you're not limited. Danke, dass du nicht eingeschränkt bist. By nothing. Durch nichts. Only by us. Außer uns selbst. And we're not limiting you. Aber wir schränken dich nicht ein. So right now I release the fire of the Holy Spirit. Ich setze jetzt das Feuer des Heiligen Geistes frei. I release the healing miracle power. Ich setze die Wunderheilkraft frei. Gifts of healings and miracles. Die Gabe der Heilungen und Wunder. And I command the hands of these people to start to burn like fire. Und ich befehle den Händen dieser Leute anzufangen zu brennen wie Feuer. Power of the Holy Spirit, these hands to get hot, very hot. In der Kraft des Heiligen Geistes befehle ich diesen Händen heiß, sehr heiß zu werden. So that the healing power can be reactivated. Damit die Heilungskraft reaktiviert werden kann. And the glory of Jesus can be seen through these people. Und die Herrlichkeit Jesu durch diese Leute sichtbar werden kann. Fire of the Holy Spirit now. Empfangt jetzt das Feuer des Heiligen Geistes. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Now, here's what I want you to do. Jetzt möchte ich, dass ihr Folgendes tut. If you have honestly felt, if you can touch and feel fire on your hand. Wenn ihr es ehrlich gespürt habt, wenn ihr eure Hand berühren und das Feuer fühlen könnt. Just write right now in the comments fire. Schreibt jetzt einfach in die Kommentare Feuer. That's the only thing. Nur dieses eine Wort. And then start to go out there and lay your hands on the sick. Und dann beginnt hinauszugehen und den Kranken eure Hände aufzulegen. Start to do what you used to do before. Tut wieder, was ihr früher schon gemacht habt. See the sick being healed. Und seht, dass die Kranken geheilt werden. All right, Gracie. Gut, Gracie. Ja, ja. Várias pessoas escrevendo no YouTube e no Instagram. Going to be a lot of healing miracles happening now. Da werden jetzt viele Heilungswunder geschehen. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. Du fühlst eine große Unzufriedenheit bezüglich deiner Kinder. I have a prophetic word for a woman and you felt a great dissatisfaction regarding your children. Vor allem in den letzten paar Wochen fragtest du dich besonders, was habe ich bei meinen Kindern falsch gemacht? Especially in the last, my goodness, so much. Meine Güte, so viel Feuer, wow. Especially in the last few weeks, you specifically felt, what have I done wrong regarding my children? Du wachst mit genau diesem Gedanken auf, was habe ich falsch gemacht, dass meine Kinder so geworden sind? You wake up with the same thought, what have I done wrong that my kids turned out like that? Das erste, was ich den Herrn sagen höre, ist, dass du wirklich dramatisiert hast, was deine Kinder betrifft. That's a good word. A lot of mothers need that. And the first thing that I feel the Lord is saying, you've been really dramatic regarding your children. Das ist ein gutes Wort. Viele Mütter brauchen das. Du hast vieles viel schlimmer gesehen, als es wirklich ist. You've been seeing things in a way that they're much worse than they really are. Du hast solch ein großes Drama daraus gemacht, dass es kaum möglich ist, dich auszuhalten. You've made such a big drama out of this that it's almost impossible to be around you. Und jetzt ist es Zeit, diese Einstellung zu bereuen. And sorry. It's time to repent. It's time to repent of this attitude. Der Herr will dir zunächst mitteilen, ich muss dir sagen, dass du nichts falsch gemacht hast. Du hast immer dein Bestes gegeben. And the Lord wants to say to you, I need to tell you that you've not done anything wrong. You've always given your best. Du reagierst in deinem Haus und deinem alltäglichen Leben so dramatisch, dass du immer dir selbst die Schuld gibst für alles, was in deinem Alltag geschieht. And you've been so dramatic in your house and in day-to-day life that you're always blaming yourself for the things that happen in day-to-day life. Und es gibt eine spezielle Situation in deiner Vergangenheit, die so dramatisch und sehr schwierig war und für die du dir immer noch die Schuld gibst. A specific situation in your past was so dramatic and very difficult, and you still blame yourself for it, right? Du denkst immer noch, was da passiert ist, ist meine Schuld. Und manchmal gibst du Gott dafür die Schuld. And you still think that what happened there is my fault, and you also blame God for it sometimes. Du hast dir nie vergeben für das, was mit den Menschen um dich herum geschehen ist. And you've never forgiven yourself for these things that happened to these people around you. Und du hast auch den Personen nicht vergeben, die das verursacht haben. Also forgiven the people who caused it. Aber ich sehe, dass der Herr sagt, das hat dich davon abgehalten, im Heute und im Morgen zu leben. But I've seen the Lord is saying this has stopped you so that you cannot live today and cannot even live there tomorrow. Die fehlende Vergebung und die Frustration mit deinen Kindern haben dich dahin gebracht, dass du nicht mehr leben kannst. The lack of forgiveness and the frustration with your children has caused you to come to a place where you can't live anymore. Bezüglich dieser speziellen Situation, für die du dich anklagst, höre ich den Herrn sagen, du hast dein Bestes getan. Regarding this specific situation that you blame yourself, I feel the Lord is saying you've done your best. Du hast das Beste getan, was du tun konntest, und du hast es bestmöglich getan. You've done the best that you knew to do and the best that you knew how to do. Heute schaust du zurück und denkst, ich hätte das besser machen können. Aber damals hast du das Bestmögliche getan. Du hast es nicht besser gewusst. Today you look back and you think, I could have done these things better, but at that time you did the best you could. You didn't know how to do better. Es ist an der Zeit, dir selbst und diesen Leuten zu vergeben. It's time to forgive yourself and to forgive these people. Und hör auf, so über deine Kinder zu denken, denn ihr Leben ist ihr Leben. And stop to think like this about your children, because their life is their life. Sie sind erwachsen. They are adults. Jedes Mal, wenn du diesen Gedanken in deinem Leben zulässt, hältst du sie weiter fern von dir. And every time you keep allowing these thoughts in your life, you only keep them more distance from you. Ich höre den Herrn sagen, du musst anfangen, über dich selbst und über deine Beziehung zu Gott nachzudenken. I hear the Lord is saying you have to start thinking about yourself and your relationship with God. Der Herr sagt, du musst dein Herz mit seinem Herzen und mit ihm in Einklang bringen. And the Lord is saying you have to align your heart with his heart and with him. Und wenn du beginnst, das zu tun, wirst du sofort erleben, dass deine Frustration verschwinden wird und du wirst wieder eine Beziehung zu ihm haben. And when you start to do this, you will immediately see that your frustration is going to go and you will have a new relationship with him again. Besonders bei deiner Tochter wirkt es so, als hasse deine Tochter dich. And especially with your daughter, it looks like your daughter hates you. Denn deine Beziehung zu deiner Tochter ist so kompliziert. Immer wenn ihr miteinander redet, kommt Feuer aus deinem und aus ihrem Mund. Because your relationship with your daughter is so complicated that every time you talk to one and to each other, fire comes out of your mouth and of her mouth. Und ich höre den Herrn sagen, du bist diejenige, die diese Mauern zwischen euch beiden aufgebaut hat. And I hear the Lord saying, you are the one who created these barriers between you and her. Denn du hast ihr gegenüber immer sehr harte Worte verwendet. Because you've always used very harsh words towards her. Aber ich höre den Herrn sagen, dass er dir von jetzt an helfen wird, eine gute Beziehung zu ihr zu haben. But I hear the Lord saying, from now on, he will help you to have a good relationship. Um das zu bewirken, wird er dir Worte der Liebe und des Respekts geben, die er zu ihr sprechen wird. In order to do that, he will give you words of love and words of respect that he will speak to her. Immer wenn du sie sehen wirst, wird Gott dir ein sehr aufrichtiges Wort des Kompliments ihr gegenüber geben. Every time you will see her, God will give you a very sincere word of compliment towards her. Und all diese Diskussionen und der Streit werden aufhören. Das wird gebrochen werden. And all of this discussion with you, this fight is going to be stopped. It's going to be broken. Aber Gott wird auch die Beziehung zu deinem Sohn wiederherstellen, die auch zerstört ist. But God will also restore your relationship with your son that's also in a mess. Damit das geschehen kann, musst du Zeit mit Gott verbringen, um dein Herz mit seinem in Einklang zu bringen. But in order for this to happen, you need to spend time with God, aligning your heart with him. Ich höre den Herrn sagen, du hast eine Lüge gelebt, die du in deinen Gedanken geschaffen hast. And I hear the Lord is saying you've lived a lie that you have created in your thoughts. Das war's. Thank you very much. Guys, vielen Dank. Let me please say something. It's very sad for me that I have to say this. Leute, ich möchte euch etwas sagen. Es ist sehr traurig für mich, dass ich das sagen muss. But lately people have used our social media to ask other people for money. Aber in letzter Zeit haben Leute unsere sozialen Medien benutzt, um andere Menschen um Geld zu bitten. And this makes me extremely sad. Das macht mich extrem traurig. My social media lady asked me last time, Miranda, Can I block them? I have to block these people. Meine Zuständige für die sozialen Medien meinte kürzlich, Reinhard, kann ich diese Leute blockieren? Ich muss sie blockieren. So people come into our lives and in the comments they're begging other people for money. This is so wrong. It's so wrong. Es kommen also Leute in unsere Lives und in den Kommentaren bitten sie andere Leute um Geld. Das ist so falsch, so falsch. First of all, if you are in a need, trust God. Erstens, wenn du einen Mangel hast, vertraue Gott. Secondly, there are people that you're supposed to be connected with your brothers and sisters in Christ. They're supposed to help one another. Zweitens, solltest du mit anderen Menschen verbunden sein. Brüder und Schwestern in Christus sollen einander helfen. It is an abuse of social media that you are doing to ask people for money. Was ihr hier macht, wenn ihr hier andere Leute um Geld bittet, ist Missbrauch von sozialen Medien. I will block you. Ich werde euch blockieren. And I do this with a really, really sad heart. Und das tue ich mit einem wirklich traurigen Herzen. And I'm one of the most generous people that I ever have met, because I give everything all the time. Ich bin einer der großzügigsten Menschen, die ich je getroffen habe, denn ich gebe immer alles. But yet I will not allow this, because it's an abuse. Aber ich werde das hier nicht erlauben, denn es ist Missbrauch. So I want to ask the people who are on my social media, please don't respond to this request. Deshalb möchte ich die Leute, die auf meinen sozialen Medien sind, bitten, antwortet nicht auf solche Anfragen. Be generous and let the Holy Spirit lead you where you give. Seid großzügig und lasst euch vom Heiligen Geist leiten, wo ihr geben sollt. I'm very sad I had to say that. Ich bin sehr traurig, dass ich das sagen musste. We had to do this last year too. Wir mussten es letztes Jahr auch tun. Very sad. Sehr traurig. All right, I have a word for healing. Okay, ich habe ein Wort der Heilung. And it's somebody needs a miracle in the liver. Jemand braucht ein Wunder in der Leber. And you know, I see that your liver has been messed up. Ich sehe, dass deine Leber zerstört wurde. And you've tried to get healing, but you did not even have the faith. Und du hast schon versucht, Heilung zu erhalten, aber du hattest nicht den Glauben dafür. And the reason why I didn't have the faith is because you kept hearing a voice inside of you. It's your fault, it's your fault, it's your fault. Der Grund dafür, dass du den Glauben nicht hattest, ist, du konntest diese Stimme in dir nicht abstellen, die immer sagt, es ist deine Schuld, es ist deine Schuld, es ist deine Schuld. But listen to this beautiful word. Aber hör dir dieses wunderbare Wort an. I hear the Lord saying, sin is your fault, and yet I have carried your sin. Ich höre den Herrn sagen, Sünde ist deine Schuld, aber ich habe deine Sünde schon getragen. There's a person writing right now, that's me. Eine Person schreibt jetzt, das bin ich. So get ready to have a completely restored liver. Mach dich bereit, eine völlig wiederhergestellte Leber zu haben. Jesus has paid for your sin and he has also paid for your sickness. Jesus hat für deine Sünde bezahlt und auch für deine Krankheit. And it was your fault that you sinned and Jesus still paid for it. Es war deine Schuld, dass du gesündigt hast und Jesus hat immer noch dafür bezahlt. So, I'm going to pray for you right now. Also, ich werde jetzt für dich beten. And then here's what you're going to do. Und dann musst du Folgendes tun. You're going to go and have a test done on your liver. Du musst deine Leber untersuchen lassen. And then please send us a message here on our Instagram. Und dann schreib uns bitte eine Nachricht über Instagram, YouTube. And send us a photo of the medical report that shows that your liver is perfect. Und schicke uns ein Foto von dem ärztlichen Befund darüber, dass deine Leber komplett gesund ist. It's going to be perfect. Sie wird absolut gesund sein. So Holy Spirit, I just thank you that you are always incredibly wonderful. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du immer unbeschreiblich wunderbar bist. You just love to heal people and make Jesus great. Du liebst es einfach, Menschen zu heilen und Jesus groß zu machen. So I thank you, Jesus, that you've taken the guilt and the shame of all of our sin. Ich danke dir, Jesus, dass du die Schuld und die Scham für all unsere Sünden getragen hast. Jesus, you never came to bless and heal the good ones. You came and bless and heal the bad ones. Jesus, du kamst niemals, um die Guten zu segnen und zu heilen. Du kamst, um die Schlechten zu segnen und zu heilen. You came to save the sinners, not the good people. Du kamst, um die Sünder zu erlösen, nicht die guten Menschen. So right now, I command the spirit of infirmity to go. Ich befehle jetzt diesem Geist der Schwäche zu gehen. That person is going to feel a tingling now internally where the liver is. You know, tingling like this. Diese Person wird jetzt innerlich an der Leber ein Kribbeln spüren. Watch it right now. You're going to feel it inside. Beobachte es. Du wirst es jetzt innerlich spüren. Spirit of infirmity, go now. Geist der Schwäche, verschwinde jetzt. I command the liver to be perfectly healed. Ich befehle der Leber komplett geheilt zu sein. I command the liver to be brand new and restored. Ich befehle der Leber brandneu und wiederhergestellt zu sein. Everything everything that has been destroyed, I command you to be perfect and normal. Allem, was zerstört war, befehle ich, gesund und normal zu sein. Be healed. Sei geheilt. All right, I'm gonna keep going. Gut, ich mache gleich weiter. I know she's anxious, but that's okay. Ich weiß, sie ist ängstlich, aber das ist okay. I want the person who is feeling the tingling inside, internally, but the liver is to just write liver. Eu quero que a pessoa que only sentiu agora. Ich möchte, dass die Person, die das innerliche Kribbeln an der Leber spürt, nur in die Kommentare schreibt Leber. Nur wenn du das spürst. And I see Jesus healing somebody right now who has an infection in the nail. Und ich sehe, dass Jesus jemanden heilt, der eine Entzündung am Nagel hat. Now I believe it's toenails and fingernails. Ich glaube, es handelt sich um Finger- und Zehennägel. Okay, in fact, there's going to be two miracles happening. Es werden tatsächlich zwei Wunder geschehen. One of the miracles is there is a healing process that will start right now. Ein Wunder ist, dass jetzt ein Heilungsprozess beginnen wird. And within a couple of days, your infection will be gone and your fingernail will be restored. Und in ein paar Tagen wird deine Entzündung verschwunden und dein Fingernagel wiederhergestellt sein. It's going to take a couple of days, but it's starting now. Das wird ein paar Tage dauern, aber es beginnt jetzt. And the second miracle is going to happen. Das zweite Wunder, das geschehen wird, is, I don't know if it's one person or more people. Ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere Personen sind. But I see people with this with this like infection in the nail also have pain. Jedenfalls sehe ich Leute, die wegen dieser Infektion am Nagel auch Schmerzen haben. And the pain is going to stop instantly right now as we pray. Dieser Schmerz wird jetzt sofort aufhören, wenn wir beten. And guys, if you feel any tingling any part of your body, just grab your healing right now. Und Leute, wenn ihr irgendein Kribbeln in irgendeinem Teil eures Körpers spürt, ergreift jetzt die Heilung. Just say, oh, that's me, and grab it. Sagt einfach, oh, für mich, und ergreift es. Right, let's pray for the nails, for the infections of the nails. Gut, lasst uns für die Nägel und die Entzündungen in den Nägeln beten. Holy Spirit, I thank you that there's no sickness that you don't love to heal. Heiliger Geist, ich danke dir, dass es keine Krankheit gibt, die du nicht gerne heilst. Right now I speak to infections in fingernails and toenails. Ich spreche jetzt zu Entzündungen in Finger- und Zehennägeln. And I right at this very moment I command these infections to go. In diesem Moment befehle ich diesen Entzündungen zu verschwinden. I command the healing power to clear these infections. Ich befehle der Heilungskraft, diese Entzündungen zu reinigen. Infections die now. Entzündungen sterbt jetzt. And I command the pain in these fingernails and toenails to be disappearing now. Und ich befehle den Schmerzen in diesen Finger- und Zehennägeln jetzt zu gehen. No more pain now. Kein Schmerz mehr. And I command that over the next 2 days every single one of these infections disappears. Und ich befehle jeder dieser Entzündungen in den nächsten 2 Tagen zu verschwinden. Thank you, Jesus, for this miracle. Danke, Jesus, für diese Wunder. Guys, if you had pain because of an infection in the toe or fingernail. Leute, wenn ihr Schmerzen aufgrund der Entzündung eines Nagels hattet. And now you can touch it. I mean, you can literally touch it and it does not hurt anymore. Und wenn ihr den Nagel nun berühren, wirklich anfassen könnt und er tut nicht mehr weh. Just write nail here. Schreibt bitte hier in die Kommentare einfach Nagel. And the other ones where 2 days later you look, there's no infection, send us a testimony. Und ihr anderen, wenn ihr in 2 Tagen feststellt, oh, da ist keine Entzündung mehr, schickt uns euer Zeugnis. Because we want to give glory to Jesus and encourage the faith of other people. Denn wir wollen Jesus verherrlichen und den Glauben anderer Menschen ermutigen. Grüezi. Grüezi. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Dame, aber... Aha, wenn ein Brasilianer sagt, must look, unius. Aha. Wenn ein Brasilianer aber sagt, dann muss man sehr genau aufpassen. Also ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau, aber... I have a prophetic word for a lady. A lady, but... Ich glaube, dass es nicht nur für eine Dame ist, sondern für eine ganze Anzahl von Leuten, weil ich diese Szene kürzlich schon gesehen habe. Okay. But I believe it's not just for a lady, but it's for a whole bunch of people, because I've seen this frequently lately. Dieses Wort ist also für eine Frau, aber ich sehe, dass da eine ganze Gruppe von Menschen ist, die durch etwas Ähnliches hindurchgegangen ist. So, it's for a woman, but I see there's a whole group of people that have passed through something like this. Ich sehe, wie die Frau aufwacht, und wenn sie aufwacht, ist sie schon voller Angst und verstört. I see this woman waking up, and when she wakes up, she already wakes up really anxious, like anxiously disturbed. In dem Augenblick, wo du aufwachst, sind schon so viele schlechte Gedanken in deinem Herzen. The moment that you wake up, there are already so many bad thoughts She said head, but I'm sorry, they're actually in the heart. There's already so many bad thoughts in her heart. Sie sagte Kopf, aber in Wirklichkeit ist es das Herz. Also es sind schon viele schlechte Gedanken in ihrem Herzen. Sie wacht wirklich müde auf, weil diese Gedanken in ihrem Herzen sie ersticken. And like she really wakes up tired because these thoughts in her heart, they are choking her. Und ich sehe, dass sie ihre Tage schon mit den Gedanken anfängt, wie heute wird mir etwas Schlimmes passieren. And I see that she already starts her day with these bad thoughts. Today something bad is going to happen. Sie erwartet täglich, dass ihr etwas wirklich Schreckliches passieren wird. And every day she's already expecting and waiting something really bad is going to happen today. Und ich sehe, dass diese Frau ihre Tage mit einer großen Schwere beginnt, so als ob ein schweres Gewicht auf ihren Schultern läge. And I see this woman already starts her day very heavy, like there was a heavy weight on her shoulders. Sie hat nicht einmal mehr Freude daran zu leben. She doesn't even have pleasure anymore to live. Und ich sehe die Situation, wie sie außerhalb ihres Denkens ist. And I see the situation that is outside of her head. Um sie herum ist in Realität alles normal. Wow. Around her, in reality, there's everything normal. Ihr Haus ist in Ordnung, den Leuten geht es gut. Her house is well, the people are well. Ihr Leben ist gut, es gibt Essen auf dem Tisch und Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Her life is well, there is food on the table and money to pay the bills. Aber es ist so, als würde der Feind jeden Tag neu dieses schwarze Tuch über sie werfen, sodass sie nichts davon wahrnehmen kann. But it's like every single day the enemy is throwing this black sheet over her and she can't see any of that. Und ich sehe, dass der Heilige Geist jeden Tag sagt, heute wird sie anders aufwachen, aber es geschieht nicht. And I see that every day the Holy Spirit is saying, today she's going to wake up differently, but it doesn't happen. Denn du erlaubst all diesen Lügen, die dir entgegengeworfen werden, jeden Tag neu in dein Herz zu kommen. Because you allow that every day all of these lies that are thrown against you, you allow them to come into your heart. Und du bist inzwischen an diesem Punkt in deinem Leben, dass du nur noch diese Lügen sehen kannst. Du kannst nichts mehr klar erkennen. And you've come to a place in life where the only thing you can see is lies and you cannot see anything clearly anymore. Diese Lügen haben alle Energie aus deinem Körper gesogen und das Einzige, was du heute spürst, ist Schmerz. And these lies have drained all of the energy out of your body and the only thing you feel today is pain. Doch selbst der Schmerz, den du spürst, ist eine Lüge. Wow. And even the pain that you feel is a lie. Du warst sogar schon bei Ärzten und die Ärzte sagten, es ist alles in Ordnung. Nehmen Sie ein paar Vitamine, nehmen Sie Mineralstoffe ein und es wird Ihnen gut gehen. Aber nichts hat das Problem gelöst. You've even gone to doctors and the doctor said to you, look, you're fine. Just take some vitamin. Take these minerals and you will be fine, but nothing has just resolved it. Und ich spüre den Schmerz, den der Herr für dich fühlt. Es ist ein starker Schmerz, denn du musst für die Wahrheit aufwachen. And I feel the pain that the Lord feels for you. It's a strong pain because you need to wake up to the truth. Es ist beinahe so, als Gott dich schüttelt und sagt, wach auf, du hast eine Lüge gelebt. It's almost like God is shaking you and saying, wake up, you've been living a lie. Und eine Lüge ist in deinen Gedanken und diese Lügen sind in deinem Herzen. And the lie are in your thoughts, they are in your heart. Ich höre, wie der Herr sagt, beruhige dein Herz, denn es liegt in deinen Händen, dein Herz zu beruhigen. And I hear how the Lord is saying, calm your heart, quiet your heart, because to quiet your heart is in your hand. Der Herr sagt, in dem Moment, wo du aufwachst, wird meine Wahrheit über dich kommen. And the Lord is saying, the moment you accept, you wake up to this, you will see my truth is coming all over you. Und ich sehe, wie du durch eine Zeit wahrer Intimität mit dem Herrn gehen wirst. And I see how you're walking through a time of true intimacy with the Lord. Du wirst dein Herz beruhigen und ihn hören können. But you will be able to calm your heart and to hear him. Denn heute glaubst du nicht mehr, dass du oder irgendeine andere Person den Herrn wirklich hören kann. Because today you do not believe anymore that you or any other person can truly hear the Lord. Du hast Gott an eine so entfernte Stelle gesetzt, dass du denkst, es sei unmöglich, ihn zu hören. You've put God in such a distant place that you think it's impossible to hear him. Aber ich höre den Herrn sagen, doch, ich spreche sehr wohl, aber du hast nicht die Aufnahmefähigkeit, mich momentan zu hören. But I hear the Lord saying, I do speak, yes, but it's you who does not have the capacity to hear me at the moment. Und ich höre den Herrn sagen, du kannst, ich höre, du wirst ihn hören können. And I hear the Lord says, you can, I hear that you will be able to hear the Lord. Und es wird dir gelingen, dein Herz zu beruhigen. And you will be able to calm your heart. Du wirst sehen können, wie gesegnet und geliebt du wirklich bist. You will be able to see how blessed and how loved you truly are. Und du wirst andere Menschen lehren können, das Gleiche zu tun. And you will be able to teach other people to do the very same thing. Yeah, that's it. Guys, this prophetic word is such an important word for everybody, I think, who's listening to us. Leute, dieses prophetische Wort ist so ein wichtiges Wort für alle, die uns zuhören, denke ich. Now, As Gracie said, she has it for a specific woman. Wie Gracie sagte, sie habe dieses Wort für eine bestimmte Frau. But listen. Aber hört zu. Maybe you are here today listening and think it's not you. Vielleicht bist du heute hier und hörst zu und denkst, das betrifft mich nicht. But if you don't watch how you live your life, in a few months it will be you. Doch wenn du nicht aufpasst, wie du dein Leben lebst, wird es dich in ein paar Monaten betreffen. I have seen about 6 years ago. Ich habe vor etwa 6 Jahren gesehen, what is going to happen in this world. Was in dieser Welt geschehen wird. And it's all going to happen through demonic lies. Und das wird alles durch dämonische Lügen geschehen. I have seen so clearly. Ich habe es so deutlich gesehen. How the powers and the principalities of the demonic world. Wie die Mächte und die Gewalten der dämonischen Welt. They are going to do everything to captivate the hearts of people with lies. Alles tun werden, um die Herzen der Menschen mit Lügen einzufangen. And I've seen incredibly good people being destroyed overnight because they've opened their hearts to these lies. Ich habe unbeschreiblich gute Leute gesehen, die über Nacht zerstört wurden, weil sie ihre Herzen für diese Lügen geöffnet hatten. I'm not allowed to tell you everything I've seen, but trust me, watch your heart from lies. Ich darf euch nicht alles sagen, was ich gesehen habe, aber glaubt mir, bewahrt eure Herzen vor Lügen. If you allow the lies to enter your heart, you're going to get lost. Wenn ihr den Lügen erlaubt, in eure Herzen einzudringen, geht ihr verloren. So what's the answer? Was also ist die Antwort? It's never to fight the lie, it's to stay close to the truth. Die Antwort ist nie, gegen die Lüge zu kämpfen, sondern ganz nah an der Wahrheit zu bleiben. And Jesus is the truth. Und Jesus ist die Wahrheit. So if we ever needed to walk close to the truth, which is a person called Jesus, it's now. Also wenn wir es jemals nötig hatten, nah an der Wahrheit zu bleiben, die eine Person namens Jesus ist, dann jetzt. Those who learn to do this will walk victoriously in the middle of the mess. Diejenigen, die das lernen, werden mitten im Durcheinander siegreich wandeln. But those who keep opening their hearts to lie, from one day to another, they can be destroyed. Aber diejenigen, die ihr Herz weiterhin für eine Lüge öffnen, können von einem Tag auf den anderen zerstört werden. So guys, take this prophetic word from Gracie very seriously, even if you think it's not you, it's everybody. Also, Leute, nehmt dieses prophetische Wort von Gracie sehr ernst, auch wenn ihr meint, dass es euch nicht betrifft. Es betrifft alle. Close your heart to lies. Verschließt euer Herz vor Lügen. All right, I'm going to have another prophetic word now. That's a very general word. Gut, ich habe jetzt ein weiteres prophetisches Wort, ein sehr allgemeines Wort. And the Holy Spirit has to use it in the way that he desires to use it. Der Heilige Geist muss es so verwenden, wie er es gebrauchen möchte. But I have seen so many people do about break relationships. Ich habe so viele Leute gesehen, die Beziehungen abbrechen wollen. And they do that because they have believed a lie. Weil sie die Lüge geglaubt haben, that the problem is in the relationship that they are in. Dass das Problem in der Beziehung liegt, die sie führen. But that's not even the truth. Aber das ist nicht einmal die Wahrheit. The problem is in the hearts of the people that have believed about that relationship. Das Problem liegt in den Herzen der Menschen, die so über ihre Beziehung dachten. I see married couple that have believed. Ich sehe verheiratete Paare, die geglaubt hatten, that if I separate myself from my spouse, I will be better. Wenn ich mich von meinem Ehepartner trenne, wird es mir besser gehen. I've seen married couples that are about to enter the process of divorce. Ich habe verheiratete Paare gesehen, die drauf und dran sind, den Scheidungsprozess anzustreben. But it's actually based on a lie. It's not even based on the truth. Doch dies gründet auf einer Lüge, nicht auf der Wahrheit. Because they've started to believe the lie about circumstance and the other partner that are not true. Denn ihr habt begonnen, Lügen über die Umstände und den anderen Partner zu glauben, die nicht wahr sind. And I feel the Lord is saying, if you keep going this route, you're going to be so devastated and disappointed. Ich spüre, dass der Herr sagt, wenn ihr diesen Weg weitergeht, werdet ihr so zerstört und enttäuscht werden. I hear the Lord is saying, don't you see that I'm trying to change you from the inside out? Ich höre den Herrn sagen, seht ihr nicht, dass ich versuche, euch von innen nach außen zu verändern? It's inside of you that's the problem. It's not in your relationship. Das Problem liegt in euch selbst, nicht in eurer Beziehung. And if you allow me to change the inside of you, suddenly you will see that your relationship is not even as bad. Und wenn ihr mir erlaubt, euer Inneres zu verändern, werdet ihr plötzlich sehen, dass eure Beziehung gar nicht schlecht ist. So the Lord is saying, please surrender to me and allow me to change you. Der Herr sagt also, Bitte gebt euch mir hin und erlaubt mir, euch zu verändern. Because the pain that you will suffer through this broken relationship is so deep. Denn der Schmerz, den ihr durch diese zerbrochene Beziehung erleiden würdet, ist so tief. It's much deeper than the pain you live now. Er ist so viel tiefer als der Schmerz, den ihr momentan erlebt. But once you allow me to change the inside of you, you will see the beautiful restoration of your relationship. Aber wenn ihr mir erlaubt, euer Inneres zu verändern, werdet ihr die wunderbare Wiederherstellung eurer Beziehung erleben. I've seen it's like so many demons excited. Ja, we're gonna destroy this marriage. Ich habe es gesehen, es ist, als ob so viele Dämonen sich die Hände reiben und rufen würden, ja, wir werden diese Ehe zerstören. The Lord is saying, don't you see that? It's been an attack on your heart. Der Herr sagt, seht ihr das nicht? Das war ein Angriff auf euer Herz. And I feel that the Lord wants almost a holy, a righteous anger to rise up in the hearts of the. Und ich spüre, dass der Herr so etwas wie einen heiligen Zorn, einen gerechtfertigten Ärger in den Herzen der Menschen aufgehen lassen will. How can I have been so stupid and listen to the devil? Get out of here. Ungefähr so. Wie konnte ich nur so dumm sein und auf die Lügen des Teufels hören? Raus hier. And you will. I saw demons just running away because they're so scared of you. Und ich sah, dass die Dämonen von euch wegrannten, weil sie so Angst vor euch hatten. And I see many marriages saved and restored. Ich sehe, dass viele Ehen gerettet und wiederhergestellt werden. That's it. Ich habe auch ein Wort für eine Gruppe von Menschen. I also have a word for a group of people. Ihr spürt solch eine große Unzufriedenheit, als würde euer Leben keinen Sinn machen. You have felt such a great dissatisfaction, like your life doesn't make sense. Ihr erledigt jeden Tag Aufgaben, weil ihr euch dazu verpflichtet fühlt, aber ihr findet darin keine Erfüllung. Every day you've done the things like you felt obliged to do them, but you felt such a great dissatisfaction. Ich spüre solch einen tiefen Schmerz in den Herzen dieser Leute und oft weint ihr. And I feel such a deep pain in the hearts of these people that many times you cry. Ihr habt schon oft gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Welchen Zweck hat mein Leben? And many times you've asked yourself this question, what's even the point of my life? What's the purpose of my life? Ich höre den Herrn sagen, die spannendste Zeit in eurem Leben ist jetzt. And I hear the Lord saying, the most exciting time of your life is happening right now. Diese Traurigkeit, die ihr jetzt wirklich spürt, wird zur Freude werden. And this sadness that you're really feeling now, it's supposed to be a joy. Denn dies ist eine Zeit, in der das Licht Gottes in euch heller leuchten wird. Because it's a time where the light of God in you is going to shine even brighter. Diese Gruppe von Leuten hat einen sehr schmerzhaften Prozess hinter sich. Doch durch die Gnade Gottes habt ihr das überlebt. This group of people have passed through a very painful process, but because of the grace of God, they've survived it. Ich habe das gesehen, als wäre diese Gruppe von Menschen in eine Grube geworfen worden und der Teufel war wirklich glücklich, weil er dachte, er hätte gewonnen. And I've seen this group of people like they've been thrown into a pit and the devil was already happy because he thought he has won. Aber ich sehe, wie das Licht Gottes zu dieser Gruppe von Leuten kommt und sie zurückholt. But I see the light of the Lord is coming to this group of people and is bringing them back. Jesus hat euch viele Gaben gegeben. And Jesus has given you many gifts. Aber das Leben von euch hat plötzlich aufgehört, sinnvoll zu sein. But suddenly the life of you guys sort of stopped making sense. Das war so, weil der Teufel euer Potenzial kennt und ihr nicht. And this is because the devil knows your potential, but you don't. Der Teufel hat so viele Lügen und so viel Täuschung über euch geworfen. The devil has thrown so many lies and so much deception over you. Und die Frage, die ihr heute normalerweise habt, ist Gott wirklich so gut? And the question that you usually have today is God really that good? Ist Gott wirklich so mächtig? Is God really that powerful? Hat Gott wirklich so gute Pläne für mich? Does God really have so many good plans for me? Aber die Wahrheit ist, dass der Teufel eure Herzen mit Lügen und mit Täuschung gefüllt hat. But the truth is, the devil has filled your hearts with lies and with deception. Ich höre den Herrn sagen, ich habe euch zu etwas viel Größerem zurückgebracht. And I hear the Lord saying, I've brought you back for something much greater. Ich habe euch zu mir zurückgebracht, damit ihr meine Herrlichkeit auf der Erde verkörpert. And I've brought you back so you can manifest my glory on the earth. Also kehrt um zu eurer Sehnsucht nach der Wahrheit und danach meine Stimme zu hören. So come back to the desire, to the truth, to hear my voice. Ich höre, dass diese Gruppe von Leuten wahrhaft gerufen wurde, im Übernatürlichen zu wandeln. I hear that this group of people has truly been called to walk in the supernatural. Und dadurch wird das Licht Gottes in euch noch heller scheinen. And because of the light of God in you is going to shine even brighter. Denn ihr seid die Armee Gottes, die viele Leben retten wird. Because you guys are the army of God to save many lives. Und ich höre den Herrn sagen, ich habe euch ins Licht gerufen, damit ihr die Dunkelheit vertreibt. And I hear the Lord is saying that I've called you into the light in order to throw away the darkness. Hört auf die Lügen des Teufels zu hören und beginnt auf die Wahrheit zu hören. Stop listening to the lies of the devil and start listening to the truth. Und ihr werdet sehen, dass euer Leben nicht nur für euch Sinn ergeben wird. And you will see that your life not only will make sense, sondern es wird auch für viele andere Menschen um euch herum Sinn ergeben. But it will make sense for many other people around you. That's it. Okay, guys, I'm going to release a couple of healing miracles. Gut, Leute, ich werde einige Heilungswunder freisetzen. One that you're gonna like. Eins, das du mögen wirst, Gracie. I suddenly saw the hand of God being placed on the heads of a lot of people. Ich sah plötzlich die Hand Gottes auf den Köpfen vieler Menschen liegen. And it's going to heal migraine headaches. Sie wird Migräne-Kopfschmerzen heilen. Okay, I literally saw the hands of Jesus starting to burn and headaches are going to be gone. Ich sah buchstäblich, wie die Hände Jesu zu brennen beginnen und die Kopfschmerzen werden weg sein. So Holy Spirit, I just thank you right now. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt einfach for the healing of migraine headaches. Für die Heilung von Migräne-Kopfschmerzen. I command the hormones to be balanced. Ich befehle den Hormonen ausgeglichen zu sein. I command all the tension in the bodies of the people to be released. Ich befehle all der Spannung in den Körpern der Menschen sich zu lösen. And I command the migraine headaches right in this moment are going to be gone. Und ich befehle, dass die Migräne-Kopfschmerzen genau jetzt verschwunden sind. Thank you, Jesus, for these miracles. Danke Jesus für diese Wunder. It's yours, take it. Das ist deins, ergreife es. And the other thing that is the last thing that I want to release here. Und das andere, das ist das letzte, was ich hier freisetzen möchte. That Jesus is healing muscles. Jesus heilt Muskeln. You know, I see somebody who actually tore a muscle it looks like in a sport accident. Ich sehe jemanden, der sich tatsächlich den Muskel gerissen hat das sieht nach einem Sportunfall aus. And it's actually hurting you right now. Das tut dir genau jetzt weh. Now, I don't know if that's the same person, but I also see a muscle in the calf, in the back of the leg. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Person ist, aber ich sehe auch einen Muskel in der Wade, hinten am Bein. And right now, I see muscles healed. Ich sehe, dass jetzt Muskeln geheilt werden. Okay, get ready for a completely restored muscle. Macht euch bereit für einen vollkommen geheilten Muskel. Now listen carefully. Jetzt hört genau zu. There are people who cannot do certain movements right now because of an injured muscle. Da sind Leute, die jetzt wegen eines verletzten Muskels bestimmte Bewegungen nicht ausführen können. You can't do it. Ihr könnt es nicht tun. But you're going to do it right now. Aber ihr werdet das jetzt gleich tun. Okay, here's what I want you to do. Ich möchte, dass ihr Folgendes macht. Listen carefully. Hört genau hin. And then do what I tell you. Und tut, was ich euch sage. And then only if you can do something that you could not before. Only then. Und dann, aber nur wenn ihr etwas tun könnt, was ihr vorher nicht konntet. Nur dann. Only then you will write in the comments muscles. Nur dann schreibt ihr in die Kommentare Muskeln. Remember, you have to test it. Denkt daran, ihr müsst es ausprobieren. And it has to really be completely healed. Und es muss wirklich völlig geheilt sein. Jesus, you taught us. Jesus, du hast uns gelehrt. To look to heaven and say thank you is enough for a miracle. Dass es für ein Wunder ausreicht, zum Himmel zu schauen und Danke zu sagen. That's what he did when he multiplied bread and fish. Das hast du getan, als du Brot und Fisch vermehrtest. I say thank you for the muscles healed. Ich sage Danke für geheilte Muskeln. Thank you. Danke. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. Go ahead and do what you could not do before. Steht auf und tut etwas, was ihr vorher nicht konntet. Do it. Tut es. And when you do it, write in the comments muscles. Und wenn ihr das tun könnt, schreibt in die Kommentare Muskeln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, just go ahead. Macht einfach weiter und testet eure Muskeln. Ich weiß so sicher, wie ich hier sitze, dass jetzt viele Muskeln geheilt wurden. Look at this. 1, 2, 3. Schau hier. 1, 2, 3, 4, 5. You can just give another minute to testify about the beauty that Jesus did. Wir können euch noch eine Minute lassen, damit ihr bezeugen könnt, was Jesus Wunderbares getan hat. Guys, I'm kind of sorry. Kind of. Leute, es tut mir irgendwie leid. That I have to tell you that this will be the last prophetic life until June. Dass ich euch sagen muss, dass dies das letzte prophetische Live bis Juni war. And I will tell you why. Und ich sage euch warum. Because next week I have to travel to, wow, so many muscles. Denn nächste Woche muss ich reisen nach, wow, so viele geheilte Muskeln, eine ganze Menge. Wow. Wow. Ah, das ist Jacke também. Ja, ja. Next week I have to travel to San Luis Maranhão. Nächste Woche muss ich nach San Luis Maranhão reisen. Because we're going to open our next orphanage there. Yay! Weil wir dort unser nächstes Waisenhaus eröffnen werden. And I don't want to cancel the life last minute. Ich möchte das Live nicht kurzfristig absagen. Because we're going to come back late on Wednesday. Denn wir kommen am Mittwoch sehr spät zurück. And I'm not sure if we'll be able to do it, so I cancel it. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir es machen können oder nicht. Deshalb streiche ich es besser von vornherein. Because, you know, if we get home really, really late and we'll... Yeah, it might be complicated. Denn wenn wir wirklich spät zurückkommen, könnte das kompliziert werden. But here's what I'm gonna do. Aber ich werde Folgendes tun. When I land in Sao Paulo, wenn ich in Sao Paulo lande, late on Wednesday night, spät am Mittwochabend, I'm gonna talk to Gracie. Werde ich mit Gracie sprechen. I'm gonna see how she is. Ich werde sehen, wie es ihr geht. If Gracie says, oh please, let's do a prophetic live tomorrow morning. Wenn Gracie sagt, oh, bitte machen wir morgen früh ein prophetisches Live. I will do one spontaneously without having announced it. Werde ich spontan eins machen, ohne irgendeine Ankündigung. Okay, so it's canceled, but we might have one. Also es ist abgesagt, aber vielleicht machen wir doch eins. Because we are going to San Luis only on Tuesday night. Denn wir fliegen erst am Dienstagabend nach St. Louis. So we'll get there past midnight. Wir werden dort nach Mitternacht ankommen. Open the orphanage at 9. Werden um 9 Uhr das Waisenhaus eröffnen. Then I have another important work to do there. Dann muss ich dort noch eine andere wichtige Aufgabe erledigen. And immediately turn around and fly back home. Und danach werden wir sofort zurückfliegen nach Hause. And it's a long way from Sao Paulo to Maranhão. Very long way. Es ist eine weite Strecke von Sao Paulo nach Maranhão. Sehr weit. So... We might be able to do it, but we might not. Also es kann sein, dass wir es machen können oder auch nicht. And then after that, I'm going to America for 3 weeks. Danach fliege ich für 3 Wochen nach Amerika. So that's why we'll only come back in June. Deshalb werden wir erst im Juni wieder zurück sein. Guys, so many beautiful miracles happen. Leute, so viele herrliche Wunder sind geschehen. Grab what God has spoken to you. Ergreift es, was Gott zu euch gesprochen hat. Thank you for supporting us. Danke, dass ihr uns unterstützt. Thank you for being connected with us. Danke, dass ihr mit uns verbunden seid. And allowing us to serve you. Und uns erlaubt, euch zu dienen. Jesus is amazing. Jesus ist fantastisch. See you guys. Wir sehen uns, Leute. Oh, Telegram just came back. Oh, Telegram kam gerade zurück. Right now. Genau jetzt. Agora. See, I told you, stop worrying, people. Schaut, ich habe euch gesagt, hört auf, euch Sorgen zu machen, Leute. I was hoping it would not come back for months, so I have some peace. Ich hatte gehofft, dass es für einen Monat nicht mehr funktionieren würde. Dann hätte ich etwas mehr Ruhe gehabt. Ah, oh, it came back. Jetzt ist es wieder da. Wow, everybody's sending me messages again. Und jeder wird wieder Nachrichten schicken. I got so excited when it was blocked. Ich war so begeistert, als es verboten wurde. I can get my work done today. Heute kann ich meine Arbeit erledigen. Today I won't have 379 messages. Dann habe ich keine 379 Nachrichten. That's life. So ist das Leben. See you guys. Wir sehen uns, Leute.